Kapitel 7 Prüfung des eigenen Gewissens und Vorsatz zur Besserung. Erstens. Opfere und kommuniziere mit Demut, Ehrfurcht, Glauben, reiner Absicht, nach Gewissensprüfung, Reue und wenn nötig, nach guter Beichte. Stimme des Geliebten. Der Priester Gottes bedarf vor allem einer ganz tiefen Demut des Herzens und einer ehrfürchtig bittenden Haltung. Mit lebendigem Glauben und in der reinen Absicht, Gottes Ehre zu suchen, trete er an die Feier und an den Empfang dieses Sakramentes heran. Erforsche sorgsam dein Gewissen und reinige und läutere es, so gut du kannst, in wahrer Reue und demütiger Beichte, damit keine schwere Verfehlung mehr bewusst auf dir laste, die dich quälen und den freien Zutritt hemmen könnte. Verabscheue alle deine Sünden im Allgemeinen und deine täglichen Vergehen bereue und beweine im Besonderen. Wenn die Zeit es gestattet, bekenne Gott im Innersten deines Herzens das ganze Elend deiner Leidenschaften. Zweitens, suche ein klares Bild deiner Neigungen zu gewinnen. Überlass dich dem Reueschmerz bei der Erkenntnis, dass du noch ein so sinnlicher und weltlicher Mensch bist, dass du deine bösen Neigungen noch so wenig entsagt hast, so stark vom niederen Begehren beherrscht wirst und deine äußeren Sinne so ungenügend bewachst. Wie oft lässt du dich von den eitlen Fantasiebildern umgarnen? Wie stark neigst du noch zu Äußerlichkeiten? Wie nachlässig richtest du dein Augenmerk auf das innere Leben? Zu lachen und dich zu zerstreuen, bist du sofort bereit. Der tiefen Zerknirschung aber setzest du deine Herzenshärte entgegen. Für ein lockeres, dem Leibe schmeichelndes Leben bist du sofort zu haben. Der Strenge und dem Eifer begegnest du mit Trägheit. Neues zu hören und Schönes zu sehen, darauf bist du aus. Um aber demütige, niedere Dienste zu tun, bist du so säumig. Wie verlangt es dich, viel zu besitzen? Und wie karg bist du im Geben, wie zäh im Behalten, unüberlegt im Reden, unbeherrscht im Schweigen. Fehlt dir im Benehmen die rechte Form und im Tun die rechte Ruhe. Gierig auf Speise, taub für das Wort Gottes. Gehst du eilig in die Erholung und nur langsam zur Arbeit, bist hellhörig für Geschwätz und schläfrig bei den heiligen Nachtwachen? Wie drängt es dich zum Ende? Wie ausgegossen bist du, um in Ruhe aufzumerken? Wie nachlässig betest du dein Stundengebet, lau bei der Feier der heiligen Messe, trocken beim Kommunizieren, bist du so schnell zerstreut und so selten ganz in dir gesammelt, so rasch zum Zorne geneigt und so behend, andere zu beleidigen, so eilig im Urteil und so streng im Richten, so fröhlich im Glück und so niedergeschlagen im Unglück. Oft so reich an vielen guten Vorsätzen und so träge, sie auszuführen. Drittens, erfülle dich mit dem Willen zur Besserung und gib dich Gott ungeteilt hin. Hast du diese und deine anderen Fehler in Reue und unter tiefem Missfallen deiner eigenen Schwäche bekannt und bereut, dann fasse den festen Vorsatz, dein Leben stetig zu bessern und im Guten voranzuschreiten. Bringe dich selbst in restloser Entsagung und ungeteiltem Willen auf dem Altare deines Herzens zur Ehre meines Namens als ewiges Brandopfer dar. Gläubigen Sinnes befiehl mir deinen Leib und deine Seele. So magst du dann würdig werden, mir zu nahen, das heilige Opfer darzubringen und das Sakrament meines Leibes zu deinem Heile zu empfangen. Es gibt kein würdigeres Opfer und keine wirksamere Sühne zur Tilgung der Sünden als diese, sich selbst mit Christi Leib, rein und ungeteilt in der Messe und der Kommunion, Gott aufzuopfern. Wenn der Mensch tut, was an ihm ist, wenn er ernstlich Reue erweckt und so zu mir kommt, um Verzeihung und Gnade zu finden, dann spricht der Herr: So wahr ich lebe, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Ich werde seiner Sünden nicht mehr gedenken. Es soll ihm alles verziehen sein.